von Georges Perec. Er hat es bereits 1967 geschrieben und auch durch seinen Übersetzer und Mentor Eugen Elmlee in die Hörspielredaktion des Saarländischen Rundfunks gebracht. Dort wurde es auch ordnungsgemäß gelesen, beurteilt, gar nicht so schlecht, und verschwand in den Bäuchen des Rundfunks. 1967 war der 1936 geborene Autor noch jung und nicht berühmt. Später wurde er durch die Gruppe Olipo, die Werkstatt für potenzielle Literatur, berühmt. Sein berühmtestes Hörspiel ist mit Sicherheit Die Maschine. Seine in Deutschland bekanntesten Bücher sind wohl der Roman Ohne den Buchstaben E, Anton Feuls Fortgang und Das Leben, Gebrauchsanweisung. Perec starb jung im Jahre 1982. Im Laufe der 80er Jahre machten sich Biografen ans Werk, unter anderem der Engländer David Bellows. Er tauchte eines Tages im saarländischen Rundfunk auf und behauptete, dass irgendwo im Saarland noch Georges Perecs erstes Hörspielmanuskript mit dem Titel Le Diable dans la Bibliothèque liegen müsse. Es fand sich das Lektorat von 1967. Es fand sich schließlich nach beharrlichem Suchen auch das Manuskript. Der Übersetzer Eugen Helmle hatte es bis 1990 aufgehoben. Perecs erstes Hörspiel spielt da, wo es spielen muss, im französischen Rundfunk. Natürlich wird hier alles live gesendet. Zwei Geräuschemacher liefern Krach und Kommentare. Viel Vergnügen in den nächsten 37 Minuten. Der Teufel in der Bibliothek. Hörspiel von Georges Perec. Aus dem Französischen von Eugen Helmle. Habe ich nur meine Pfeife? Habe ich denn? Das könnte nur meine Pfeife sein, Herr. Das gibt's doch nicht. Oh, ja, da ist sie. So. Jane, leg los, du bist dran. Okay, ihr könnt das Mikro aufmachen. Meine Damen und Herren, in der Reihe Carte Blanche der Radiodiffusion Télévision Française hören Sie heute Abend... Teufel in der Bibliothek, ein Hörspiel von Georges Perec, Regie Achille Burnax, mit Leopold Schmürz in der Rolle des Teufels, Gustav Adolf in der Rolle des Professors, dem kleinen Joachim Katten-Flicknerstein in der Rolle Fermans, Lucien Guitry in der Rolle des Isidore du Casconte de Lautréamont, Ernest Hemingway in der Rolle seines Lebens, Septimus Severius in der Rolle von Ursus der Rebell und Bettina Sauerstoff in der Rolle Arnikas. Der Tochter vom Professor. Heftiger Applaus. Danke. Das heißt nicht die Tochter vom Professor, das heißt die Tochter des Professors. Das war ich nicht, das hätte... Ruhe. Gut, ich sag's ja nichts mehr, aber ich weiß, was du... Psst. Was ist? Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Monsieur Achille Burnax sprechen. Das bin ich. Worum geht's? Nun, das ist so. Ich bin der Autor. Der Autor? Der Autor. Der Autor von was? Nun, von dem Stück, das heute Abend gespielt wird. Der Teufel in der Bibliothek. Das Stück fürs Radio. Ach, Sie sind Georges Perec. Ja, genau. Ich bin Georges Perec. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte selbstverständlich nur, wenn es möglich ist, wenn ich nicht störe, wenn ich mich in eine Ecke setzen könnte, zuhören. Verstehen Sie? Ich bin zum ersten Mal im Radio und ich würde gerne... Oh, gewiss doch, setzen Sie sich. Nehmen Sie Platz. Ich würde Sie allerdings bitten, nicht allzu viel Lärm zu machen. Sie sind zu liebenswürdig. Fängt es bald an? Aber es hat schon angefangen. Hören Sie nicht. Das ist die Ouvertüre.

Er verschläft sein Leben, vegetiert in fast völliger Apathie dahin. Das Buch, in das Textmontagen aus Kafka und Melville eingebaut sind, ist durchgehend in der zweiten Person Einzahl geschrieben. Die kurzen Auszüge, die wir nun aus diesem Buch lesen, zeigen den Helden in seinem Verhalten zur Außenwelt. Du suchst dir auch nicht mehr deine Filme aus und gehst einfach ins erstbeste Kino, das abends in der Zeit um 8, 9 oder 10 Uhr auf deinem Weg liegt, wobei du in dem dunklen Saal nur der Schatten eines Zuschauers bist, der Schatten eines Schattens, der zuschaut, wie auf einem länglichen Rechteck verschiedene Schatten- und Lichtkombinationen auftauchen und verschwinden, die unaufhörlich dasselbe Abenteuer andeuten. Musik, Verzauberung, Erwartung. So suchst du dir auch nicht mehr deine Mahlzeiten aus, unternimmst nie wieder den Versuch, sie zu variieren, bis ans Ende von etlichen 300 Kombinationen zu gehen, die dir an der Theke der Selbstbedienungsgaststätte Petit Sours für 5 Ein-Franken-Stücke, ein Drittel deiner täglichen Barschaft, die in deiner Hosentasche glimmert, angeboten werden. So suchst du dir auch nicht mehr die Stunden des Schlafs aus, deine Lektüre, deine Kleider. Du lässt dich gehen, du lässt dich mitziehen. Es genügt schon, dass die Menge die Champs-Élysées hinauf oder hinunter geht oder dass ein grauer Rücken, der einige Meter vor dir geht, in eine graue Straße einbiegt. Es genügt schon ein Licht oder das Fehlen eines Lichtes, ein Geräusch oder das Fehlen eines Geräusches, eine Mauer, eine Gruppe, ein Baum, Wasser, ein Hauseingang, ein Gitter, Plakate, Pflastersteine, ein Fußgängerübergang, ein Schaufenster, ein Lichtsignal, ein Straßenschild, die Karotte eines Tabakladens, der Warentisch eines Wäschegeschäfts, eine Treppe, eine Kreuzung. De même que tu ne choisis plus tes films, entrant indifféremment dans la première salle que tu rencontres aux alentours de 8, de 9 ou de 10 heures du soir, n'étant plus dans la salle obscure que l'ombre d'un spectateur, l'ombre du nombre regardant se faire et se défaire sur un rectangle oblong, diverses combinaisons d'ombre et de lumière ébauchant sans cesse la même aventure, musique, enchantement, attente. De même que tu ne choisis plus tes repas, que tu n'entreprends plus jamais de les varier, d'aller jusqu'au bout des quelques 300 combinaisons qu'offre au comptoir de la petite source 5 pièces de 1 franc, le tiers de ton pécule quotidien, au fond de ta poche. De même que tu ne choisis plus tes heures de sommeil, ni tes lectures, ni tes vêtements. Tu te laisses aller, tu te laisses entraîner. Il suffit que la foule monte ou descende les Champs-Élysées. Il suffit d'un dos gris qui te précède de quelques mètres et oblique dans une roue grise. Ou bien une lumière ou une absence de lumière, un bruit ou une absence de bruit, un mur, un groupe, un arbre, de l'eau, un porche, des grilles, des affiches, des pavés, un passage clouté, une devanture, un signal lumineux, une plaque de rue, la carotte d'un tabac, l'étal d'un mercier, un escalier, un rond-point. Die Gleichgültigkeit hat weder Anfang noch Ende. Sie ist ein unwandelbarer Zustand, ein Gewicht, eine Trägheit, die nicht zu erschüttern vermag. Zweifellos gelangen noch Botschaften der Außenwelt zu deinen Nervenzentren. Aber keine globale Antwort, die die Totalität des Organismus ins Spiel bringen würde, scheint möglich zu sein. Nur elementare Reflexe verbleiben noch. Du gehst nicht über die Straße, wenn die Ampel auf Rot steht. Du schützt dich vor dem Wind, um deine Zigarette anzuzünden. Du ziehst dich an den Wintermorgen wärmer an. Du wechselst das Hemd, die Strümpfe, die Unterhosen und das Unterhemd etwa einmal wöchentlich und die Bettlaken etwas weniger als zweimal im Monat. Die Gleichgültigkeit löst die Sprache auf, verwischt die Zeichen. Du bist geduldig und du wartest nicht. Du bist frei und du wählst nicht. Du bist verfügbar und nichts bewegt dich. Du verlangst nichts, du forderst nichts, du drängst nichts auf. Du hörst, ohne je zuzuhören. Du siehst, ohne je zu schauen. Die Risse in der Decke, die Dielen des Fußbodens, die Zeichnung der Fliesen, die Falten um deine Augen, die Bäume, das Wasser, die Steine, die Autos, die vorbeifahren, die Wolken, die am Himmel die Formen von Wolken zeichnen. L'indifférence n'a ni commencement ni fin. C'est un état immuable, un poids, une inertie que rien ne saurait ébranler. Des messages du monde extérieur parviennent encore sans doute à tes centres nerveux, mais nulle réponse globale qui mettrait en jeu la totalité de l'organisme ne semble pouvoir s'élaborer. Seuls demeurent des réflexes élémentaires, Tu ne traverses pas quand le feu est au rouge. Tu t'abrites du vent pour allumer ta cigarette. Tu te couvres davantage les matins d'hiver. Tu changes de polo, de chaussettes, de caleçon et de tricot de corps environ une fois par semaine et de drap un peu moins de deux fois par mois. L'indifférence dissout le langage, brouille les signes. Tu es patient et tu n'attends pas. Tu es libre et tu ne choisis pas. Tu es disponible et rien ne te mobilise. Tu ne demandes rien, tu n'exiges rien, tu n'imposes rien. Tu entends sans jamais écouter, tu vois sans jamais regarder. Les fissures des plafonds, les lames des parquets, les dessins des carrelages, les rides autour de tes yeux, les arbres, l'eau, les pierres, les voitures qui passent, les nuages qui dessinent dans le ciel des formes de nuages. Du lebst jetzt im Unerschöpflichen. Jeder Tag ist aus Schweigen und Geräuschen, aus Lichtern und Dunkelheiten, aus Dichte, aus Warten, aus Schaudern gemacht. Es kommt nur darauf an, dass du dich noch einmal verlierst, auf immer, immer mehr, dass du ziellos umherirrst, dass du den Schlaf findest, einen gewissen Frieden des Körpers, Hingabe, Müdigkeit, Gedämpftheit abtrifft. Du gleitest dahin, du lässt dich gehen, wankst. Die Leere suchen, sie fliehen, gehen, stehen, bleiben, hinsetzen, zu Tisch gehen, die Ellbogen aufstützen, dich ausstrecken. Automatengebärden. Aufstehen, waschen, rasieren, anziehen. Kork auf dem Wasser. Fortgetrieben werden. Der Menge folgen, sich treiben lassen im Sommer in der dichten Stille, bei geschlossenen Fensterläden, ausgestorbenen Straßen, aufgeweichtem Asphalt, dem fast schwarzen Grün der unbeweglichen Blätter. Im Winter, im kalten Licht der Schaufenster, der Straßenlaternen, der Nebelschwaden vor den Türen der Kneipen, der schwarzen Stümpfe der abgestorbenen Bäume. Du lungerst in den Stadtbibliotheken herum, du füllst ein Formular aus, du liest Geschichtsbücher, gelehrte Werke, die Memoiren von Staatsmännern, von Alpinisten, von Pfarrern. Du gehst die Bürgersteige entlang, du schaust in die Rinnsteine, in die mehr oder weniger breiten Lücken, die die am Bordstein geparkten Autos voneinander trennen. Du findest dort Murmeln, kleine Federn, Ringe, Geldmünzen, Handschuhe manchmal, eine Brieftasche eines Tages mit etwas Geld, Papieren, Briefen, Fotos, die dir fast die Tränen in die Augen getrieben haben. Du schaust den Kartenspielern im Jardin du Luxembourg zu, den großen Wasserspielen im Palais de Chaillot. Du gehst sonntags ins Louvre, gehst durch alle Säle, ohne dich irgendwo aufzuhalten, bleibst schließlich vor dem einzigen Bild oder einem einzigen Gegenstand stehen, dem Porträt eines unglaublich energischen Renaissance-Menschen mit einer ganz kleinen Narbe über der Oberlippe, links, links für ihn, rechts für dich, oder aber vor einem gravierten Stein, einem kleinen ägyptischen Löffel, vor dem du eine Stunde, zwei Stunden stehen bleibst, bevor du, ohne dich umzudrehen, weitergehst. Maintenant, tu vis dans l'inépuisable. Chaque journée est faite de silence et de bruit, de lumière et de noir, d'épaisseur, d'attente, de frisson. Il ne s'agit que de te perdre, encore une fois, à jamais, chaque fois davantage, d'errer sans fin, de trouver le sommeil, une certaine paix du corps, abandon, lassitude, assoupissement, dérive. Tu glisses, tu te laisses couler, flancher, chercher le vide, le fuir, marcher, t'arrêter, t'asseoir, t'attabler, t'accouder, t'étendre. Geste d'automate. Te lever, te laver, te raser, te vêtir. Bouchon sur l'eau, aller à la dérive. Suivre les cohues, traîner. L'été dans le silence épais, volets clos, rues mortes, asphalte poisseux, vert presque noir des feuilles immobiles. L'hiver dans la lumière froide des devantures, des réverbères, buée aux portes des cafés, moignons noirs des arbres morts. Tu traînes dans les bibliothèques municipales, tu remplis une fiche, tu lis des livres d'histoire, des ouvrages d'érudition, des mémoires d'hommes d'État, d'alpinistes, de curés. Tu marches le long des trottoirs, tu regardes dans les quai-niveaux, dans l'espace plus ou moins large qui sépare les voitures garées du rebord de la chaussée. Tu y trouves des billes, des petits ressorts, des anneaux, des pièces de monnaie, des gants parfois, un portefeuille un jour avec un peu d'argent, des papiers, des lettres, des photos qui t'ont presque tiré les larmes des yeux. Tu regardes les joueurs de cartes dans les jardins du Luxembourg, les grandes eaux du palais de Chaillot. Tu vas au Louvre le dimanche, traversant sans t'arrêter toutes les salles, te postant pour finir près d'un unique objet ou d'un unique tableau. Le portrait incroyablement énergique d'un homme de la Renaissance, avec une toute petite cicatrice au-dessus de la lèvre supérieure, à gauche. C'est-à-dire à gauche pour lui, à droite pour toi. Ou bien une pierre gravée, une petite cuillère égyptienne, devant laquelle tu restes une heure, deux heures, avant de repartir sans te retourner. Zum Schluss lesen wir Ihnen aus einem unveröffentlichten Manuskript, das im Frühjahr in den Lettres Nouvelles unter dem Titel Das Verschwinden erscheinen soll. Es handelt sich hier um einen leipogrammatischen Text. Das ist laut Duden eine Schrift, in der aus literarischer Spielerei ein bestimmter Buchstabe, besonders das R, ganz fehlt. Der Text Perex ist ohne E geschrieben, was die Schwierigkeit erheblich erhöht, da das E relativ häufig vorkommt. Bei der Übersetzung, die ich nach einem in der Zeitschrift Subsidia Pataphysica erschienenen Vorabdruck gemacht habe, kann es sich natürlich nur um Annäherungen an das Original handeln, da weniger die Handlung als der Zwang, einen bestimmten Buchstaben auszulassen, für die Realisierung des Textes entscheidend ist. Auszug aus Baritons Tod. Douglas High Clifford war Augustus D. Cliffords Sohn. Doch warum gab ihm Augustus, Ami und vormals Major, zum Hike noch den Douglas hinzu? Allmählich ward im Ort aus Douglas Hike kurz Hike. Hike wuchs in Assincourt auf, wo Papas Haus stand. Das Haus war zu groß für ihn und so ging Hike aus Furcht vor Unlust am Haus oft ins Tal hinab zum Fluss, kroch dort ins Schilf und schuf sich so das Traumland. Hike war damals noch naiv. Sport war für ihn tabu. Dafür aß Hike kräftig. Brot, das Großmama buk, Fisch, Huhn, Mais, Pudding und trank dazu Kuhmilch, dann und wann auch Schnaps. Dass Hike blau war, kam schon mal vor. Clifford Juniors Passion war das Chanson. Hike sang schon als Kind, oft und laut. Schön sang Hike nicht, dafür häufig falsch. Sogar das Nachbarskind, jung und hübsch und Hikes Traum, hält sich das Ohr zu, sobald Hike singt. Mama wurmt das wahnsinnig und Papa schwört sich, Schluss damit. Oft fragt das Paar sich dann, was wird aus Hike? Und Hike gibt Antwort, Bariton. Am Tag nach Hikes Abitur schickt Papa ihn zu Karajan, da Papa glaubt, nur Karajan macht's möglich. Oh, Haupt voll Illusion und Hoffnung. Hike kommt also zu Karajan, singt ihm Unto Us a Child is Born vor, das Madrigal von Ottavio Rinuccini und zum Schluss, man glaubt das kaum, fünfstimmig das Wolga-Schiff aus Aida. Karajan ist hin, sowas mag man in Salzburg. Auch Karajans Kumpan Karl Böhm horcht auf. Zwar klingt Hikes Stimmorgan manchmal noch rau und trainingsschwach, doch was soll's, das Publikum ist wild auf sowas. Und damit war Hikes Laufbahn als Bariton okay. Augustus B. Clifford n'avait qu'un fils. Il lui donna pour nom Douglas Haig, voulant ainsi offrir sa contribution à l'immortalisation du grand commandant sous qui il avait combattu à Duomo. Bambin charmant, Douglas Haig, ou plutôt Haig tout court, car toujours son papa lui donna son surnom, grandit à Azincourt. La maison vibrait du cri plaisant qu'il poussait quand il jouait à Connemaillard sur l'ouatant gazon du parc, quand il grimpait à l'acacia, quand il nourrissait l'insinuant cyprin du bassin, un carpillon qu'on apprivoisait, non sans mal, lui offrant du pain, un lombric, un thym, un bourdon, parfois un crocus, mais qui surgissait quand on approchait du bassin murmurant son nom, Jonas. On faisait du sport, on jouait au football, au rugby, puis la nounou mijotait un bon chocolat chaud, cuisait un kouglof, chacun savourait. À 18 ans, Haig passa son bachot, puis il trouva sa vocation, bariton. Il chantait plutôt mal, mais il adorait ça. Par surcroît, il avait la voix qu'il fallait. Fricksha, il initia au plein son, Solti au canon, Karajan au tutti, Crips à l'unisson. Sir Adrian Boult assista à l'audition qu'il donna à Turin au Carignano. Haig y chanta d'abord « Unto us the child is born », puis un madrigal d'Ottavio Rinuccini, puis pour finir, trois grands airs d'Aïda. L'approbation du grand Adrian Boult, tout à fait convaincu, valut au bariton un mot d'introduction pour Carl Böhm, qui montait « Il dissolito punito ossia il Don Giovanni » au mets musical d'Urbino. Carl Böhm convoqua Haig, trouva sa voix au point, quoique Haig donna parfois du flou dans son aigu. Beifall für Georges Perec und Eugen Helmlee bei einer Lesung im Jahre 1969 in Saarbrücken. Es ist 20 Uhr.